Aufgabe 10b. Beim Arzt. Wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Ich habe seit 2 Tagen Fieber. Haben Sie Schmerzen? Ja. Mein Kopf tut weh und ich habe Halsschmerzen und Husten. Sie haben eine Grippe. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Tabletten. Kann ich in die Arbeit gehen? Nein, Sie müssen im Bett bleiben.